Schon nahen sich die Edel meiner Lande, die ich zum seltenen Fest hier beschied. Zahlreiche nahen sich, als ich der Sieger hielt, dass du des Festes führst.